Noch nie war es so einfach, sich Informationen zu beschaffen wie in unserer heutigen Zeit. Dennoch haben Märchen und Lügengeschichten in Form von Fake News auf bestimmte Teile unserer Gesellschaft einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Dem gehe ich in diesem Video auf die Spur und widme mich dem Postfaktischen. Als postfaktisch werden Einstellungen und Inhalte bezeichnet, die auf Gefühlen statt auf Fakten beruhen. Wie beispielsweise der durchschnittliche Wahlwerbespot oder ein Endzeit-Reporter-Video. In der Politik ist dieser Appell an Gefühle besonders verbreitet, selbst wenn Behauptungen nicht mal den Ansatz eines sachlichen Fundaments haben. Perception is reality. Das heißt also, das, was man fühlt, ist auch Realität. Ach so, dann fühle ich mich jetzt mal, als wäre ich an einem australischen Sandstrand, könnte fliegen und hätte 4 Millionen YouTube-Abonnenten. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Sascha Lobo hat zu diesem Thema ein passendes Zitat von Hannah Arendt rausgesucht. Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen. Bei Menschen, die wenig Wert auf Fakten legen und stattdessen ihr eigenes Weltbild und ihre gefühlte Wahrheit aufrechterhalten möchten, finden Fake News natürlicherweise Anklang. Fake News sind aus der Luft gegriffene Meldungen oder Aussagen, die oft politische Stimmung machen sollen. Die Wirkung wird unter anderem deutlich, wenn man sieht, dass dieser angebliche Tweet nach einem mutmaßlichen Vergewaltigungs- und Mordfall in Freiburg die Runde gemacht hat. In der Heimat des Täters werden vergewaltigte Frauen zu Tode verurteilt. Deshalb musste er sie nach der Vergewaltigung töten. Für diese kulturellen Unterschiede müssen wir Verständnis haben. Und das wäre zugegebenermaßen auch ein echter Aufreger. Nur ist der Tweet länger als 140 Zeichen, was Twitter-Freunde schon mal stutzig machen sollte. Nach einmal googeln sollte einem außerdem auffallen, dass es gar keine grünen Politikerin namens Petra Klamm-Rothberger gibt und der Herausgeber, der Moselkurier, für diese Art der Satire bekannt ist. Aber das ist wohl oft schon ein Rechercheschritt zu viel. Keine Satire, aber ebenso wenig wahr ist folgende Nachricht. Papst Franziskus empfiehlt Trump zu wählen. Solche Falschmeldungen, ob Satire oder nicht, können leichtgläubige und unkritische Leser beeinflussen. Und um diese Beeinflussung zu bekämpfen, schaltet sich nun der Bundesminister für Justiz, Heiko Maas, ein. Wie ich den guten Heiko Maas kenne, befürchte ich allerdings, dass er nicht wirklich mit einem Masterplan um die Ecke kommen wird. Heiko strebt eine gesetzliche Regulierung von Fake News an. Weil er sich in der Vergangenheit schon öfter gegen Hate Speech stark gemacht hat und dabei relativ undifferenziert ziemlich viele Äußerungen pauschal als Hate bezeichnet wurden, liegt die Vermutung nahe, dass er bei Fake News erneut sehr rabiat vorgeht und zensurähnliche Nebeneffekte in Kauf nimmt. Die zensurähnlichen Nebeneffekte entstehen unter anderem dadurch, dass die Begriffe Hate Speech und Fake News so breit gefasst werden, dass man ihnen mehr oder weniger willkürlich Inhalte zuordnen kann, die unerwünscht sind. Obwohl diese Inhalte bei genauerer Betrachtung oft keine Strafbarkeitsgrenzen überschreiten, reicht schon die Assoziation mit den verbotenen Kategorien, um sie zu regulieren. Dadurch wird eine Gesprächskultur gefördert, die bestimmte Themen nicht anspricht und Diskurse aus Furcht vor negativen Konsequenzen vermeidet. Dabei sind Falschmeldungen, die Verleugnung und üble Nachrede beinhalten, bereits illegal. Aber bestehende gesetzliche Eingriffsmöglichkeiten reichen Heiko offenbar nicht. Er will Plattformen, auf denen sich Fake News verbreiten, mit Geldstrafen belangen, sollte keine Regulierung stattfinden. Und die Angst vor Sanktionen könnte auf vielen dieser Plattformen schnell dazu führen, dass überempfindlich viele Inhalte gelöscht werden und ein offener Meinungsaustausch erschwert wird. Facebook, YouTube, Twitter und so weiter sind profitorientierte Unternehmen. Droht man diesen für die Verbreitung bestimmter Inhalte wie Hate Speech oder Fake News Geldstrafen an, besteht die Gefahr, dass Kollateralschäden bei der Regulierung entstehen. Alles, was auch nur in die Nähe des Verbotenen geht, wird dann vermutlich radikal gelöscht, denn verbotene Inhalte gefährden den Profit und intensive Überprüfung, was wirklich verboten ist, kosten Zeit und Geld. Aber hey, zumindest bei Facebook scheinen diese Bedenken im Moment glücklicherweise unbegründet zu sein. Zwar hat das soziale Netzwerk auf steigendes Fake News Vorkommen und politischen Druck mit einem Maßnahmenpaket reagiert, stellt aber gleichzeitig klar, wir konzentrieren uns auf die Schlimmsten der Schlimmen, auf die klaren Fälschungen, die von Spammern verbreitet werden. Das klingt sehr vernünftig und auch ein weiterer Teil des Statements gefällt mir relativ gut. Wir glauben daran, Menschen eine Stimme zu geben und können nicht selbst Schiedsrichter der Wahrheit werden. Der Einzelne soll also selbst mehr Verantwortung bei der Wahrheitsfindung übernehmen. Man könnte Facebook dabei unterstellen, Ressourcen für die Regulierung sparen zu wollen, aber der Ansatz ist meiner Meinung nach genau der richtige. Wenn Leute Postillon-Artikel für echt halten und Fake News sowie postfaktisches Denken gesellschaftlich problematisch werden, warum tritt als erstes das Bundesjustizministerium in Erscheinung? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung könnte dabei eine wesentlich wichtigere Rolle spielen. Denn geschulte Medienkompetenz und kritisches Denken würden Fake News von vornherein den Wind aus den Segeln nehmen. Heiko Maas' Ruf nach mehr Regulierung kommt mir ein wenig so vor, wie Stützräder an ein Fahrrad zu montieren. Mit ist es etwas weniger gefährlich, man hat aber weniger Freiheiten beim Fahren. Ohne ist man wendiger, fällt bei Unachtsamkeiten aber schneller hin. Und guten Fahrradfahrern sollte man nicht unnötig unter Zwang Stützräder anmontieren. Bleilo, die Metapher mit den Stützrädern hast du jetzt aber echt schon ausgereizt. Du hast recht. Also Freunde, bleibt kritisch, skeptisch, medienkompetent, habt ein schönes Jahresende und vor allem, bleibt logisch.